Je mehr der Mensch weiß, desto weniger gut und vollständig sein Wissen mitteilen zu können, ist er sich bewusst. Und während derjenige, der in starrer Unbeweglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus in Bezug auf eine bestimmte Frage nur einen ganz bestimmten Weltausschnitt sieht und sein eigen nennt, voll Selbstsicherheit und Überhebung überzeugt ist, die Welt und das jeweilige Problem voll und ganz zu umfassen, hat der Forscher, der ein großes Gebiet, die kreuz und quer er durchwandert hat, je besser er hierbei Eindrang und Einblick gewann, desto stärker das beklemmende Gefühl der furchtbaren Schwierigkeit, der unendlichen Fülle und Mannigfaltigkeit des Geschauten in der Wiedergabe gerecht zu werden. Und hier, wo sich der Verfasser weder, wie im Wirtschaftsleben, von der trotzigen, unbeugsamen Absicht mit der Kraft des fassenden Geistes der beweglichen Weltordnung erkennend und erschauend Herr zu werden, den Schwung und die Kraft herholte, ihm im Grunde Fernerstehendes zu durchleuchten, noch auch, wie in der Politik, aus Verzweiflung ob der heutigen Verhältnisse in das öffentliche Leben eindrang und hier allerdings Einblicke und Übersichten gewann, die ihm unendlich mannigfaltige Zusammenhänge erschlossen, sondern im eigensten Denk- und Erlebnisbereiche eine Überfülle von Einsichten und Zusammenhängen sich kaum zu erwehren vermag, hier im Geistesleben ist er sich vollständig bewusst, nur Andeutungen, Überblicke, typische Einzelbeispiele geben zu können, die wie aus den verschiedenartigsten Gewässern probeweise geschöpften Becher nur repräsentative Bedeutung haben werden. Ist doch das Gebiet Geistesleben ein so unendlich großes und die Veränderungen, die Zions Vordringen hier bewirkt hat, so aufwühlende und tiefgreifende, dass der Mut dem, der daran geht, hier Einblicke zu gewähren, schier versagen muss vor der bedrängenden Wucht der Gesichter, die, nach Wiedergabe verlangend, vor seinem inneren Auge erstehen. Da nun aber, was immer das kommende Leben bringen mag, auf alle Fälle bereits in der Kindheit der Keim zu allem späteren gelegt und mithin auch von der deutscher Keimkraft feindlichen Seite ausgerottet zu werden versucht wird, so ist wohl die Erziehung und der Unterricht der heranwachsenden Jugend das allererste Problem, das es hier zu behandeln geben dürfte. Da aber sind es freilich unendlich bedeutsame, rein wirtschaftliche Fäden, die die Erziehungsfrage mit dem Wohlstande der Bevölkerung verknüpfen. Und gerade hier wird Zions furchtbares Weltziel an der Vernichtung des Mittelstandes, wie sie ja planmäßig vorgenommen wird, erschütternd offenbar. Liegt uns doch unter vielem anderen der Ausspruch eines sozialistischen Arbeiterführers vor, der da wagte, der Arbeiterschaft auf die Frage, wann denn das wirtschaftliche Elend ein Ende nehmen werde, zu antworten: nicht früher, als bis die Bourgeois alle mitsammen am Bettelstabe sind, auf das dann die unbeschränkte Herrschaft der Arbeiterschaft beginnen könne. Welch trostlose Geistesverfassung bei diesem unglückseligen Irregeführten, solch schamloser Symbolzionismus vorausgesetzt und dank seiner unermüdlichen Beschwindelung wirklich und wahrhaftig schon erreicht hat, geht daraus hervor, dass solcher verbrecherischer Wille zur Ertötung eines ganzen Volkes unverblümt ausgesprochen werden darf, dank der Verblödung und Verwirrung der Arbeiterschaft, die da nicht erkennt, wem auf diese Weise die nun einmal dem Mittelstande einzig und allein zugehörenden Berufe zugeschanzt werden sollen. Den Nachkommen derjenigen, die durch Raub, Schwindel, Betrug und Handelsbeflissenheit allen Mittelstandsbesitz unter Patronanz der sozialistischen Führerschaft an sich gerissen haben. Da nun aber die Arbeiterschaft auf Klassenbewusstsein gedrillt und also ihre Nachkommenschaft von geistigen Berufen abgehalten wird, da der Mittelstand dem Verhungern nahe ist und sich mithin gezwungen sieht, seine Kinder dem ertragreichen manuellen Arbeiterstand zuzuführen, da auch ferner mit wissenschaftlicher Schlauheit immer wieder auf die Unergiebigkeit und Aussichtslosigkeit der geistigen Berufe hingewiesen wird, wer bleibt übrig als Anwärter auf diese Berufe als der reich gewordene jüdische Handelsmann, dessen beweglicher Geist in seinen Kindern sich nun der Ärzteschaft, des Beamtentums, der Advokatur, des Richteramtes, des Hochschulwesens, der staatlichen Verwaltung und Repräsentation nach außen hin bemächtigen wird? Wer in unseren österreichischen Mittelschulen, In den Jahren seit dem Umsturz statistische Tabellen über die Mittelschulfrequenz auch nur flüchtig betrachtet hat, der weiß, wie schauererregend das arische Kontingent zurücktritt, das jüdische emporwächst, ja die Alleinherrschaft übernimmt. Geistige Leistungen sind gebunden an und bedingt durch normale körperliche Ernährungszustände. Bei der furchtbaren Unterernährung des immer geringeren Prozentsatzes der arischen Mittelschüler würde ohnehin der vollgefressene, rotbäckige Judenknabe die Überlegenheit des Fassenden vor dem beweglichen Geiste wettmachen. Wenn nicht obendrein eben jener bewegliche Geist zur Herrschaft gelangt, nun auch eine Unterrichtsmethode einzuführen begänne, welche nur diesem seinen Geist den Aufstieg gewährleistet, mit dem schönen Worte »Aufstieg der Begabten«. Beweglichkeit für Begabung und fassenden Geist für Schwerfälligkeit und Dummheit ausgebend. Auch hier wieder die Weisen von Zion, Seite 120. Wir werden für jeden Stand einen besonderen Lehrplan entwerfen und die Bildung unter keinen Umständen verallgemeinern. In Wien, der bereits als erste Provinzstadt Zions charakterisierten gewesenen deutschen Stadt, haben wir zur Zeit des unbeschränkten sozialistischen Regimes die beste Gelegenheit, das oben Ausgesprochene in seiner vollen Tragweite kennenzulernen. Denn angefangen von den Aufnahmeprüfungen in die Mittelschulen, konnte man den neuen Geist, der da seinen Einzug hielt, geradezu mit den Händen greifen. Rechtschreibung, gründliche grammatische Kenntnisse, einwandfreier Satzbau, das alles hat von nun an als unwesentlich zu gelten, wohingegen schnelle Auffassungsgabe, die Fähigkeit, rasch ein vorgelegtes Thema zu behandeln, Fixigkeit im Einmaleins, Schnelligkeit im Rechnen, kurz Beweglichkeit des Geistes als die einzig und allein erstrebenswerte Begabung und der Aufnahme würdige Geistigkeit figurieren. So verschwende denn schnell aber sicher die fassende Kraft von der geistigen Bildfläche und eine Generation stünde uns unmittelbar bevor, die die geistigen Güter der Vergangenheit nicht hegen, hüten und mehren würde, sondern nur den schmählichsten Raubbau am gegebenen und also wieder einmal wahren Erfassen kläglichen genommenen Betriebe. Die Weisen von Zion, Seite 119 und folgende. Wir werden aus dem Gedächtnisse der Menschheit alle Tatsachen der Geschichte streichen, die uns unbequem sind, und nur diejenigen übrig lassen, bei denen die Fehler der nichtjüdischen Regierungen besonders hervortreten.